Willkommen in einem neuen Niemandsland, verehrte Freundinnen und Freunde daheim an den UKW-Empfängern und im Internet. Niemandsland für die Woche vom 5. bis zum 12. Oktober 2020 beginnt. Wie immer gibt es viel zu hören, viel für die Ohren. Ein Kapitel aus der Geschichte des Spanischen Bürgerkrieges. Mittlerweile das Kapitel 178, dann neue Analysen der Zeitschrift Le Monde Diplomatique. Ferner werden wir das neue Album von Bab vorstellen, es heißt Alles fließt, Wolfgang Niedeckens Bab. Der junge Mann wird ja demnächst 70 und das wollen wir auf unsere Art begehen. Immer natürlich gibt es die Katastrophen und kommentierten Meldungen und danach den Barcelona-Nachrichtenblock mit interessanten Dingen, die hier in der Stadt geschehen. Dazwischen jede Menge Musik. Am Ende dann immer noch ein Kinofilm, den wir vorstellen. Beziehungsweise mittlerweile ist es schwierig, von Kino zu sprechen. Viele Leute gehen gar nicht mehr ins Kino. Die gucken alles zu Hause auf Internetplattformen. Gut, los geht's. Ich bin nicht infiziert, bitte. Nichts ist so gelaufen, wie es sollte. Es gab 6 Milliarden Menschen auf der Erde, als die Infektion ausbrach. Ich bin ein Überlebender in New York City. Ich bin jeden Tag am South Street Seaport um die Mittagszeit, wenn die Sonne am höchsten steht. Das große Sterben. Die Pandemie hat einen traurigen Meilenstein erreicht. Schon über 1 Million Tote hat das Virus gefordert und es breitet sich schneller aus als jeder andere Erreger der vergangenen 100 Jahre. Noch vor dem Jahreswechsel könnte sich die Opferzahl vervielfachen. Das Jahr 2020 ist kaum 275 Tage alt und das Virus, das die vergangenen Monate so geprägt hat, dürfte nicht wesentlich älter sein. Trotzdem hat es den Erdball vielfach umrundet und sich in den Atemwegen von mindestens 34 Millionen Menschen festgesetzt. Das nur 100 Millionstel Millimeter kleine Coronavirus dringt immer weiter vor. An jedem Tag verursacht es derzeit weltweit mehr als 300.000 Neuinfektionen. Und diese Zahl dürfte insbesondere auf der Nordhalbkugel weiter in die Höhe schnellen, wenn es kälter wird und sich die Menschen wieder mehr in Innenräumen aufhalten. Für Herbst und Winter erwarten Experten eine massive Zunahme von Erkrankungen mit Covid-19, besonders in Europa, aber auch in den USA. In dieser Woche hat das Virus bereits einen traurigen Meilenstein genommen. Nach offiziellen Meldedaten, ausgewertet von der Johns Hopkins University, ist gerade der 1 Millionste Mensch an Covid-19 gestorben. Innerhalb von 3 Monaten hat sich die Zahl der bekannten Todesfälle verdoppelt. Da aber nicht jedes Seuchenopfer als solches erkannt wird, liegt die Dunkelziffer der Corona-Toten höher. Und das Sterben geht weiter. Medizinstatistiker vom Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME, an der University of Washington erwarten das offiziell 2 Millionste Virusopfer schon Mitte Dezember. An Silvester jährt sich dann der Tag, an dem China das regionale Büro der Weltgesundheitsorganisation WHO erstmals über Fälle von Lungenentzündung unbekannter Ursache informierte. Zum Jahrestag, das sagt das aktuelle Modell der IHME-Forscher aus Seattle voraus, werden mehr als 2,5 Millionen Menschen weltweit auf der Todesliste stehen. Ein Jahr mehr nicht. Kein Virus seit der spanischen Grippe von 1918-19 hat je so schnell so viel Leid über die Welt gebracht. Selbst bei AIDS hat es rund 75 Jahre gedauert, bis die Marke von 1 Million Toten erreicht war. Schon um das Jahr 1920, so nehmen Forscher an, war das HIV-Virus im westlichen Zentralafrika von Schimpansen auf den Menschen übergesprungen. Es brauchte Jahrzehnte, bis es überhaupt auffiel. 2020 wird in der Geschichte des Kampfes gegen Infektionskrankheiten somit eine beklemmende Zensur darstellen. Der lang vorhergesagte Kontrollverlust über den sich ewig wandelnden Kosmos der Bakterien, Viren und Pilze wird nun offenbar. Fachleute hatten seit Jahren davor gewarnt. Die WHO veröffentlichte zuletzt im September 2019 einen alarmierenden Bericht. Von der Politik jedoch wurden solche Mahnungen ignoriert. Und die Zahlen, sie sind horrend. Covid-19 tötete in diesem Jahr mehr Menschen als jede andere Infektionskrankheit. Wenn die Statistiker mit ihrer Projektion für das Gesamtjahr recht behalten, dann wird Covid-19 sogar mehr als dreimal so viele Menschen umbringen wie HIV/AIDS und fünfmal mehr als Malaria im vergangenen Jahr. Covid-19 ist mitnichten nur eine harmlose Grippe, wie anfänglich auch Mediziner hofften und Verschwörungstheoretiker noch immer behaupten, wenn sie das Virus denn überhaupt für wahr halten. Selbst der gesamte weltweite Straßenverkehr dürfte sich mit jährlich 1,3 Millionen Toten nicht annähernd als so tödlich erweisen wie SARS-CoV-2. An die 60 Millionen Menschen werden voraussichtlich in diesem Jahr sterben, an Herzschwäche, Krebs, Unfällen, Viren und Bakterien. Schon in jedem 25. Fall davon könnte das Coronavirus die Ursache sein. Und das ist nur der Anfang. Die Pandemie wird erst enden, wenn das Virus niemanden mehr findet, den es infizieren kann. Noch aber stehen dafür mehr als 7 Milliarden Menschen bereit, die weder geimpft sind, noch eine Infektion überstanden und folglich Immunität ausgebildet haben. Im Unterschied zu vielen früheren Seuchenzügen vollzieht sich das große Sterben diesmal nicht überwiegend weit entfernt in den Slums armer Länder, wo es nur wenige Ärzte und Arzneien gibt. Es geschieht überall, in Millionärs- und Arbeitervierteln, auf fernen Inseln, in den besten Universitätskrankenhäusern der reichsten Städte der Welt. Viele Menschen sterben ganz allein, vielleicht in der Obhut von in Plastik verhüllten Pflegern. Vielerorts werden Gräber in großer Zahl dicht an dicht ausgehoben, müssen Angehörige auf Trauerfeiern verzichten, auf einen Abschied, wie er vor Januar selbstverständlich war. Ob nun, was wahrscheinlich ist, mehrere unterschiedlich wirksame Impfungen kommen und bessere Medikamente, das Virus ist mit seinem großen Reservoir bei Mensch und Tier nicht auszurotten, aber vielleicht wird es künftig besser kontrollierbar sein. Von nun an ist es wie Grippe und Erkältungsviren ein ständiger Begleiter der Menschheit. Wir müssen mit dem Leben und Sterben lernen. Trotz der gewaltigen Opferzahl verbannen viele Menschen die volle Wucht der Pandemie nach wie vor aus ihrem Bewusstsein. Die Gründe? Der lokale Eindruck kann trügerisch sein. Deutschland ist bisher mit 9.500 Toten tatsächlich glimpflich davongekommen. Hier ist Covid-19, anders als in anderen Ländern, von der Opferzahl her vorerst mit einer durchschnittlichen Grippe vergleichbar. Diese nur scheinbar geringe Gefahr führt dazu, dass viele Menschen den Ernst der Lage unterschätzen und sich über die Covid-19-Regeln ärgern und hinwegsetzen. Aber die Deutschen sind nicht auf magische Weise immuner als andere Nationen. Ohne die Regeln, die Deutschland frühzeitig im Epidemieverlauf und mit Augenmaß eingeführt hat, stünden wir schlechter da. In den benachbarten Niederlanden etwa wurden Masken und Abstand in den vergangenen Monaten sehr lax gehandhabt. Fußballfans grölten noch vorige Woche auf der Straße und feierten Wange an Wange. Selbst in Altersheimen herrscht bislang keine allgemeine Maskenpflicht. Gegenwärtig infizieren sich dort nach offiziellen Zahlen doppelt so viele wie an den schlimmsten Tagen im April. Der nächste Lockdown kündigt sich an. Er droht tiefe wirtschaftliche Wunden zu schlagen. Teilweise noch dramatischer sieht es aus in Regionen Spaniens, Frankreichs oder Englands. Tschechien verhängt wieder den Ausnahmezustand. Dieser Winter dürfte für viele Länder vollends zu einer Zerreißprobe werden. Willkommen noch einmal im Niemandsland. Alles fließt. Das neue Album von Nidekens Bab ist da. Ein Großereignis für alle Jungs aus Kölle und Mädels natürlich auch. Rockfans natürlich. Und Rheinländer. Wenn du Hass erzählst, dass gewaltlos entsteht. Irgendein Selbstservice, wie der Pöbel mit Fremdem im Jät. Keine Angst, ich quatsch jetzt nicht auf alle Songs drauf, aber es gibt noch genug Gelegenheit. Ich werde viele Songs von diesem Album heute spielen. Ein paar Worte zu diesem neuen Album. Vor 40 Jahren hat Niedekens Bab uns eine schöne Jeroz zugerufen und bemerkt, dasselbe Jelas kann morgens half full sinn. Klare Worte, tiefgehende Weisheiten und Gesellschaftskritik, das ist die eine Seite, die die Alben von Niedekens Bab auszeichnet. Schöne eingängige Rockballaden bis hin zu fetzigem Rock die andere. Was können wir von diesem Kölner Musiker noch erwarten? Er und seine Band haben ja längst Musikgeschichte geschrieben. Das neue Album von Bab Alles Fließt ist also erschienen. Wer nun denkt, dass es ein Alterswerk ist, der irrt. Denn das mittlerweile 20. Studioalbum von Niedekens Bab versprüht viel Leichtigkeit, manchmal Dramatik, witzige Gelassenheit, Ironie und großes Selbstbewusstsein. In dem Lied Hauptgewinn, dem ersten Stück des Albums, singt er: Man muss keinem was beweisen, nicht einmal Florian Silbereisen. Aber auch oft ist man planlos, nahezu ratlos, weil alles mit allem zusammenhängt. Und wer kennt schon die ganze Wahrheit, singt Niedecken am Ende und zuletzt hört man gefühlvolle Streicher. Und in Talkshows ob dufte man, damit hat ja nicht obfällt. Das Lied, was wir hier gerade hören, ist von dem Bonusalbum. Auf der Luxus-Edition gibt es nämlich eine CD2, live und deutlich Nachschlag. Das Lied Widerlich, ein Lied, das er gegen den Rechtsradikalismus und Neonazis geschrieben hat vor vielen Jahren. Wolfgang Niedecken. Klagende und zornige Gitarren leiten den Song Geisterfahrer ein und dazu ein Text, der so viel Wahres enthält, wie zum Beispiel die Zeilen: Und du fühlst dich wie ein Geisterfahrer, aufgekratzt und schlecht, unterwegs im Land der Dichter und Denker zwischen Hölderlin und Brecht, wo jetzt Katzengold als Sensation, getürkte Emotion, Ballermann und Dschungelcamp, scheißegal die Quote stimmt, den Ton angeben. Alle zurück ob Anfang, ja vielleicht, alles zurück auf den Anfang, doch alles wandelt sich und fließt. Und weil alles fließt, kann ein Moment so lang wie 2000 Jahre sein, hört man und weiß, dass trotzdem nichts ist, wie es einmal war. Nur die Musik von Bab, die ist wie eh und je voller Emotionen und Melancholie und schön rockig. Poetische Balladen gehören auch zum Repertoire von Wolfgang Niedecken und seiner Band. Wenn am Ende des Tages ist so eine und für den Rest meines Lebens, wenn Niedecken singt, wo früher noch grau, plötzlich himmelblau, et lewe wird heiter, dann weiß man, hier singt er ein Liebeslied für seine Frau. Da kann man schon neidisch werden. Genauso schön bedenkt er seine Tochter mit dem Song Mittlerweile Josephine, herzerwärmend. Wolfgang Niedecken besitzt die große Fähigkeit, seine Umgebung, die nahe und auch die weit entfernte, präzise zu beobachten, zu beschreiben und den Nagel auf den Kopf zu treffen. Mal zornig, mal ironisch, aber dann auch wiederum liebevoll und zärtlich. Niedecken schämt sich nicht, weder für das eine noch für das andere. Und das ist gut so, denn damit hat er sich und hoffentlich nicht zum letzten Mal in das kollektive Bewusstsein nicht nur der Kölner, sondern unser aller gesungen. Das Album wird natürlich nicht überall so positiv betrachtet. Da gibt es sogar Leute, die meinen, jetzt das Alterswerk und muss das sein, nochmal ein Album. Diesen Leuten geben wir hier natürlich keinen Raum. Die CD hat 14 Lieder, Hauptgewinn, Geisterfahrer, Ruhe vor dem Sturm, Mittlerweile Josephine, Amelie ab dafür, Du hast dich arrangiert, Volle Kraft voraus, Für den Rest meines Lebens, Alles zurück auf Anfang, Genau gesagt, ob Odyssee, Besser du gehst jetzt, Verraten und verkauft, hu die Gläser, hu die Tasse und wenn am Ende des Tages. Tja! Tja! Nicht länger her jetzt, obwohl es immer noch Februar. Nur Peter Hayes auch schließlich lässig wie der Mannschaft schrie. Und Cheryl Walker singt ein Bärchen auf Tänzerinnen nebenbei. Und zu Sylvia im blauen Asphalt. Kamikaze in der Stadt, wo jede Hilfe hoch wird und hört verhallt. Wir fällen Schwarzen, die von Ostende bis Mekka. Wird euch auf, als ihr fünf führt, wie ihr euch noch nie. Briefe, die ich geschrieben und die aufgeschickt auch für die Dummheit. Entschuldigung, verbracht uns alle Mords. All die Aufrevisionen, Paydays und Desilone, Sensationen, wenn ich niemand hab, das so. Alexander, der das so. Mein Schiller für mich liebt dich an, Alexander, den Otto. Du hast mein Bruder und spiele, Alexandra! Ich weiß schon. Das Lied Alexandra ist natürlich uralt, schon über 30 Jahre alt. Wir werden gleich die neuen Lieder spielen, keine Angst. Vielleicht ein paar Worte zu dem Novum dieses Albums. Da gibt es ein paar Sachen, ein paar interessante Sachen. In dem ersten Lied, das wir gleich hören, Alles fließt, da kann man Samples und Soundscapes hören. Da gibt es Vinylknistern, Demofetzen, Sprachfragmente von Heinrich Böll und auch Rod Stewart-Melodien. Und wie gesagt, Zappen durchs Autoradio klingt nach guter Floyd-Trickkiste, oder? Mag schon sein, aber passt dann eben auch einfach ins Analog-Feeling dieses vergleichsweise entrückten Bab-Albums. Alles fließt, verdient 10 Punkte, keine Frage. Musik und Texte bieten genug Angriffsfläche für alle, die keine Lust auf die 30. Liebeserklärung Niedeckens an seine Liebsten haben. Andererseits belügen uns auch weniger kritisierte Künstler im 45. Schaffensjahr mit solcher Art Balladen. Und die klingen dabei wesentlich schmalziger, belangloser und unaufrichtiger als das grundauthentische mittlerweile Josephine. Ein paar Worte zur aktuellen Besetzung. Gesang, Gitarre natürlich Wolfgang Niedecken seit 1976. An der Gitarre Ulrich Rode seit 2014 dabei. Dann am Bass Werner Kopal seit 1996 mit in der Band. Am Schlagzeug Sönke Reich seit 2014 dabei. An den Keyboards Michael Nass seit 1999 dabei. Und dann Anne de Wolf als Gast seit 2006, fest seit 2014. Und die Anne, die ist natürlich für alles Mögliche zuständig. Die spielt Violine, Bratsche, Cello, Mandoline, Gitarre, Posaune und ist auch für Perkussionsinstrumente zuständig. Ein weiterer Perkussionist ist Rani Kriya, der war als Gast seit 2008, fest aber zwischen 2014 und 2016 dabei. Was die Bab-Fans natürlich schon wissen, ich sag's hier trotzdem nochmal, der Bandname Bab entstand aus dem Spitznamen Niedeckens, der ursprünglich sein Vater so nannte. Diese Aussprache von Papa kommt aus dem Unkelerplatt, woher die Familie Niedecken stammt. Weil sie vom Kölschen Papp abwich, wurde Bapp zu Wolfgang Niedeckens Spitznamen. Als der erste Auftritt geplant wurde, für den mit einem Plakat geworben werden sollte, musste ein Bandname gefunden werden. Hans Heeres schlug dem Veranstalter vor, Bapp zu nehmen. Da sich die Bandmitglieder aber einig waren, dass Bapp mit 2 P geschrieben auf der Bassdrum nicht gut ausgesehen hätte, wurde einfach ein P gestrichen. Jo, das fetzt. Jetzt aber das Lied aus dem Studioalbum Hauptgewinn. Los geht's. Hauptgewinn von dem Album Alles fließt, das neue Album von Niedeckens Bapp. Saludamos a nuestras cuatas y cuates oyentes de este programa, Niemandsland, en Contrabanda FM, una de las radios más chidas de toda Barcelona, porque es una radio libre. Y recuerda, eres lo que oyes. Fällt mir immer wieder hin. Man muss muss keinem mehr was beweisen. Noch nicht mal Florian Silbereisen. Doch wenn es menschlich ist, ob man manches vergisst, wackelt der Schwanz noch auf ihn hoch mit dem Hund. Ob ist mal planlos, nahezu ratlos, wenn alles mit allem zusammenhängt. Situationen, all die Optionen, bei der Einzige, wo ich sicher bin, ist, du bist mir Hauptgewinn. Manch einer springt los wie ne Tier, doch landet brav als Bett voll Leer. Schon besser, wenn man höch mäht und der Ball dabei flach hält, die Geduld nicht allzu flück verliert. Mal übersieht auf Elefanten, die im Zimmer standen, man darf gespannt sein, weil all noch um uns zuckelt und wie man damit klackelt, doch das Schnee von über moje Mann. Ob ist man planlos, nahezu ratlos, wenn alles mit allem zusammenhängt. Situationen, all die Optionen, überfordern ihn manchmal restlos, machen dich konfus, reagierst kopflos. Weil alles mit allem zusammenhängt, fühlt sich verloren, manchmal verloren. Weil der Einzige, wo ich sicher bin, ist, du bist mein Hauptgewinn. Wer kennt schon die ganze Wahrheit? Wer weiß schon, was einzig selig meint? Manchmal fühlt man sich in einem Zustand, irgendwo zwischen Limbo und Spagat. Das ist Kölschrock von Wolfgang Niedergens Bab Rock. Eine Musik aus einer besseren Welt. Niemandsland. Du bist, was du hörst. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 178. pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1943. ¡Queda declarado el estado de guerra en Salamanca! Y con ayuda de Dios, ¡es por la España! März 1938, Paris. In der Nähe des Gare Montparnasse standen sie vor einem schmalen, schmuddeligen Gebäude in einer engen Straße, die gesäumt war von weiteren ähnlich heruntergekommenen Gebäuden mit Treppenhäusern, die nach Adressen rochen und knarren. Herbst im Niemandsland. Die Gattin des Hotelbesitzers, eine Frau mit dünnen Lippen und schwarzen Augen, die sich immer noch so gab wie die Schönheit, die sie in ihrer Jugend einmal gewesen war, sagte Barea und Ilse, sie könne ihnen das Schlafzimmer im dritten Stock zu einem günstigeren Preis überlassen, wenn sie den ganzen Monat im Voraus bezahlten. Sie gaben ihr also fast ihr gesamtes Geld, sodass ihnen lediglich noch genug übrig blieb, um an den nächsten paar Tagen etwas zum Essen zu kaufen. Als sie Madames wiegenden Hintern die drei Treppen zum Schlafzimmer mit seiner fleckigen Rosentapete, Rosen, die wie Kohlköpfe aussahen, hinauffolgten, sagten sie sich, dass sie ja immer noch Barias Uhr und Ilsas Paisley-Schal verpfänden konnten. Später, als Ilsa versuchte, ihre wenigen Kleidungsstücke in den wackeligen Schrank einzuräumen, gab Baria sich alle Mühe, sie aufzuheitern. »Hôtel de l'Ambre, Rue de l'Ambre«, wenn man das Spanisch aussprach, war es Hotel del Hambre in der Rue del Hambre, das Hungerhotel in der Hungerstraße. Als sie in Perpignan ankamen, mussten sie feststellen, dass entgegen seines Versprechens Kulcha kein Geld auf Ilsas Namen eingezahlt hatte. Vielleicht hatte er es vergessen, vielleicht hatte er auch gar nicht die Absicht gehabt, das geliehene Geld zurückzuzahlen. Jetzt besaßen sie nur noch 400 Francs. Da war es ein Glück, dass ein Freund von Sefton Delmar sie mit nach Paris nahm. In dem Auto war die Heizung ausgefallen und die Fahrt dauerte die ganze Nacht. Vor Sonnenaufgang hatten sie in der Nähe von Clermont-Ferrand eine Pause gemacht. Von dem Geräusch der Sirene einer nahegelegenen Fabrik war Barea speiübel geworden. Und jetzt in Paris suchten sie nach Arbeit. Übersetzen, schreiben, alles, was sich finden ließ. Aber man schrieb das Jahr 1938. Die Flut der Emigranten, die vor dem Faschismus auf der Flucht waren, nahm immer noch zu und es gab kaum Arbeitsstellen. Eine Übersetzeragentur hatte einige wenige Aufträge für sie und Barea schaffte es, ein paar Texte aus Valor y Miedo an linksgerichtete Zeitungen in Frankreich und im Ausland zu verkaufen, doch die Beträge, die das einbrachte, waren unbedeutend. Mit den Abnahmeerklärungen konnten sie sich ein wenig Zeit von ihrer Vermieterin erkaufen, aber es dauerte nicht lange, bis sie mit der Miete im Rückstand waren. Manchmal konnten sie die 7 Francs aufbringen, die das Tagesmenü in einem der Bistrots du Quartier kostete, aber meistens hungerten sie und ernährten sich lediglich von Brot und schwarzem Kaffee. Die Anstrengungen des vergangenen Jahres hatten jetzt mittlerweile auch Ilse eingeholt. Sie hatte rheumatische Beschwerden und war völlig erschöpft. Trotzdem quälte sie sich morgens aus dem Bett und ging auf Arbeitssuche, oder sie suchte auch einfach Freunde auf, von denen sie sich etwas Geld für Lebensmittel leihen konnte. Sie schrieben an Ilsas Eltern, die Pollacks, nach Wien und teilten ihnen mit, dass sie verheiratet und auf Kulchas dringliche Empfehlungen hin nach Paris umgezogen waren und dass sie zwar arbeiteten, ihre finanzielle Situation aber prekär war. Barea legte ein Foto von sich bei und versuchte, sich zu erklären oder zu rechtfertigen, indem er die neuen Schwierigkeiten seiner Liebe und seines tiefen Respekts für ihre Tochter versicherte. Aber es kam keine Reaktion. Am 13. März erfuhren sie dann, woran das lag. Zwei Tage zuvor, nach einem Monat ständig eskalierender Drohungen und Ultimaten, die der Partei der Nationalsozialisten zunehmend große Macht in Österreich verschaffte, hatte Hitler gedroht, wenn der österreichische Bundeskanzler, sein nomineller Verbündeter Karl von Schuschnigg, nicht zurücktrete, werde Österreich ein zweites Spanien werden. In der Nacht des 11. März hatten 200.000 deutsche Soldaten die Grenze überschritten und am 12. war das gefürchtete Oberhaupt der SS, Heinrich Himmler, in Wien eingetroffen, gefolgt in einer triumphalen Autokolonne von Hitler selbst. Österreich war nun nicht länger ein souveräner Staat, sondern nur mehr ein weiterer Teil von Hitlers tausendjährigem Reich. Die Straßen von Wien, so lasen es Barea und Ilsa in L'Humanité, hallten wieder von den Rufen »Ein Volk, ein Reich, ein Führer«. Es dauerte nur wenige Tage, bis die antijüdischen Gesetze Deutschlands in Wien, der Stadt von Mahler, Schnitzler und Freud, durchgesetzt wurden. Jüdische Betriebe und Häuser wurden geplündert. Jüdische Fabriken, Geschäfte und Restaurants wurden mit Hinweisschildern versehen, die es Ariern verboten, dort einzukaufen oder einzukehren. Und Juden durften keinen Grundbesitz haben, durften niemanden anstellen oder von anderen angestellt werden oder ihren Beruf ausüben. Was das für den jüdischen Schuldirektor Valentin Pollack und seine nichtjüdische Frau Alice bedeutete, konnten Barea und Ilsa nur erahnen. Am 28. März ging Martha in Cherbourg an Land. Für sie und für Hemingway war es eine lange Trennung gewesen, über 3 Monate. Martha würde später eine Kurzgeschichte über ein verliebtes Paar schreiben, das lange Zeit voneinander getrennt gewesen war. »Du warst so lange weg, dass ich nicht mehr weiß, wie ich mit dir umgehen soll.« Sie fanden es heraus. Mr. Scrooby, so freundlich wie ein junger Hund und kuschelwarm wie Fell. Aber sie hatten mehr auszutauschen als Zärtlichkeiten. Sie waren, wie Martha anfänglich betont hatte, Mitglieder derselben Union, und jetzt wurden sie an der Front gebraucht. Die Situation in Spanien war genauso fürchterlich, wie Martha sie sich vorgestellt hatte. In der vergangenen Woche, oder auch schon früher, war der Moloch der Aufständischen über Aragonien gefegt, und die Verteidigungslinie der Loyalisten war zerknüllt worden wie Papier, wie Herbert Matthews es später formulierte. In Barcelona töteten entsetzliche Luftangriffe über 1000 Menschen an einem Tag, in Einsätzen, die sich über Stunden hinzogen und dazu benutzt wurden, eine noch obszönere Waffe im Arsenal der Bombenschützen zu testen. Splitterbomben, die beim Aufschlag horizontal explodierten, Bäume unterhalb der Äste abscherten und sämtliche Organismen in Reichweite verdampfen ließen. Eingezwängt zwischen der Nichteinmischungspolitik der Alliierten und dem Umstand, dass die französische Regierung die Grenze abgeriegelt hatte, konnte Spanien weder Munition noch Flakgeschütze ankaufen, um sich gegen die Waffen und Flugzeuge aus Deutschland und Italien zur Wehr zu setzen. Darüber hinaus lähmten parteiinterne Streitigkeiten die Regierung. Es sah ganz so aus, als würde die Republik innerhalb weniger Wochen zusammenbrechen. John Wheeler von NANA hatte ein Telegramm an Hemingway nach Paris geschickt und ihn gebeten, die Entwicklung der Ereignisse auf faschistischer Seite zu schildern und nicht in seine gemütliche Koje bei den Loyalisten zurückzukehren. Hemingway hatte allerdings wenig Lust, dieser Aufforderung nachzukommen. Er musste einen Artikel für Ken schreiben, darin beschuldigte er den katholischen Erzbischof von New York, Patrick Cardinal Hayes, einer mutmaßlichen Komplizenschaft bei der Bombardierung von Barcelona, bei der 118 Kinder getötet wurden. Sehr viel mehr sorgte er sich noch um das Schicksal der über 500 amerikanischen Angehörigen der internationalen Brigaden in den loyalistischen Krankenhäusern in Spanien, falls die Faschisten gewinnen sollten. Am 29. März machte er, angestachelt von Martha, zu denen da oben zu gehen und sie anzuschreien, per Flugzeug einen Kurztrip in die Grenzstadt Saint-Jean-de-Luz zum amerikanischen Botschafter in Spanien Claude Bowers, wo er dem Botschafter das Versprechen abgewinnen konnte, die Verwundeten mitsamt zugehörigen Ärzten und Pflegepersonal zu evakuieren. Er war lediglich einen halben Tag unterwegs und als er zurückkam, erwarteten ihn bessere Neuigkeiten. Die französische Regierung hatte die Grenze geöffnet und versprochen, 45 Flugzeuge und schwere Artillerie nach Spanien zu liefern. Und Ministerpräsident Negrín, der schwor, dass seine Regierung Widerstand, Widerstand, Widerstand leisten werde, hatte in einer Radioansprache angekündigt, er benötigte dringend 100.000 neue Freiwillige für die Streitkräfte. Als Hemingway am 31. den Nachtzug nach Perpignan bestieg, Martha fuhr mit dem auf der Aquitania nach Europa transportierten Auto, hatte sich seine Laune deutlich gebessert. Er hatte Gesellschaft im Zug, Vincent Sheehan von der Herald Tribune, den jeder Jimmy nannte, und Sheehans jungen Kollegen von der Tribune, Ring Lardners Sohn James, einen schlachsigen, bebrillten 23-Jährigen, der unmittelbar nach seinem Harvard-Abschluss als Reporter angefangen hatte und trotz seines Alters und seiner mangelnden Berufserfahrung sehr viel mehr über den Krieg und seine Hauptakteure wusste als der Veteran Sheehan. Die drei saßen fast die ganze Nacht in Sheehans Schlafwagenabteil, redeten und hielten sich mit kräftigen Schlucken aus Hemingways geräumigem, silbernem Flachmann bei Laune. »Ich verstehe irgendwie nicht, warum du nach Spanien gehst«, brummte Hemingway irgendwann an Sheehan gerichtet. »Die einzige Geschichte, die du da kriegen könntest, ist die, dass du getötet wirst, und das bringt dir dann gar nichts, weil ich sie schreiben werde.« »Und nicht halb so gut wie die Geschichte, dass du getötet wirst«, antwortete Sheehan, »die ich dann schreiben würde.« Lardner, ein Junge, der mit den Erwachsenen aufbleiben durfte, kriegte sich nicht mehr ein vor Lachen. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 178. Eine Niemandsland-Produktion 2020. Literaturhinweis. Ich verlasse ein Kapitel aus dem Buch Hotel Florida, Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg von Amanda Vale. Die amerikanische Originalausgabe heißt ebenfalls Hotel Florida, Truth, Love and Death in the Spanish Civil War, erschienen im Verlag Ferrer, Strauss und Giraud in New York 2014. Die deutsche Ausgabe ist 2015 in der Kotterschen Buchhandlung in Stuttgart erschienen. Die Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch ist von Frau Susanne Held. No pasarán. Pasaremos. Niemandsland 91.4 FM. Es ist ein leicht bewölkter Tag hier im Zentrum von Barcelona. Temperaturen um die 20 Grad, manchmal ein bisschen darunter und angenehm frisch. Jo! Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Du hörst dir tausend Geschichten an, was ich alles machen werde, wie und wo und wann. Und dieses und jenes, aber alles nichts Konkretes. Ich stell mich selber da, als ob nichts war. Und ich sag über gestern sprechen wir morgen, mach dir keine Sorgen. Du machst dir unnötig Sorgen. Es geht mir gut, es geht mir eigentlich immer gut. Es geht mir gut. Es geht mir gut, es geht mir eigentlich immer gut. Es geht mir gut. Und dann stehst du wieder vor meiner Tür und fragst mich, wie geht es dir? Und dann sag ich dir, was du hören willst. Und dann bist du wieder still. Ach weißt du, muss bei dir und sonst so. Was geht's heute Abend? Ach weißt du, muss bei dir und sonst so. Was geht's heute Abend? Immer die gleichen Fragen. Es geht mir gut, es geht mir eigentlich immer gut. Es geht mir gut. Es geht mir gut, es geht mir eigentlich immer gut. Es geht mir gut. Hehehe Niemandsland. Wie in jeder Niemandsland-Sendung jetzt ein Artikel als Audio übernommen von Le Monde Diplomatique. Diesmal geht es um einen sehr zweifelhaften Online-Journalismus. Journalisten in der Klickfalle. Online-Portale untergraben nicht nur die Grenzen zwischen Information und Kommerz, sondern auch das Arbeitsrecht. Von Sophie Oystacher und Jessica Trochet. In ein paar Minuten einen Artikel über den jüngsten Aufreger in den sozialen Netzwerken zusammenschustern, ein paar schmeichelhafte Hinweise auf die Anzeigenkunden darin unterbringen, das Ganze noch mit lustigen Videos ausschmücken, die garantiert viral gehen, das ist das Rezept für hohe Klickzahlen bei den großen Informations- und Unterhaltungsportalen BuzzFeed, Melty oder Konbini. Alexandre Malch, Mitbegründer von Melty und bis zum vergangenen März Geschäftsführer des Unternehmens, gilt als digitales Wunderkind, das weiß, was Teenager hören wollen. Über ihn sind bereits Dutzende begeisterte Reportagen erschienen. Die Euphorie kann der ehemalige stellvertretende Chefredakteur von Melty Style, einem Tochterportal für Männermode und Technik, allerdings nicht nachvollziehen. Er musste das Unternehmen nach einem Burnout verlassen. Manchmal wurden wir als supercoole Firma vorgestellt, mit Tischtennisplatten und Hängematten, in denen die Leute mit ihren Laptops liegen. Das hat uns besonders geärgert, weil unsere Arbeitsbedingungen alles andere als ideal waren, erzählt der Journalist, der früher Chefredakteur bei VirginRadio.fr war, bevor die Redaktion des Senders von der Lagardère-Gruppe an Melty ausgelagert wurde. Hinter den hippen Kulissen verbirgt sich eine Welt der Galeere. Den Content für Melty liefern Solo-Selbstständige, die nach Klickzahlen entlohnt werden. Mindestens 4 Euro, höchstens 30 Euro pro Text, wenn dieser in 24 Stunden 10.000 Views erzeugt. Das entspricht ganz der Vision des Firmengründers. Ich finde es nur schade, dass die Angestellten nicht auch mal einsehen, dass ihre sozialen Errungenschaften auf dem Markt nicht mehr konkurrenzfähig sind, äußerte Alexandre Malch 2015. Nach Angaben des Kollektivs Generation Précaire, Generation Prekariat, beschäftigte die Firma 2014 neben ihren 62 festen Mitarbeitern 60 Freelancer und 30 Praktikanten. Einige der freien Journalisten, die kein anderes Einkommen hatten, haben die ganze Zeit durchgearbeitet. Am besten liefen bei Melty US-amerikanische Serien, die Sendezeit war bei uns mitten in der Nacht. Viele Freelancer fingen deshalb schon um 5 Uhr morgens an, sagt Mathieu. Auch bei Konbini, einer Mischung aus Unterhaltungsportal und PR-Agentur, geht man recht lässig mit dem Arbeitsrecht um. Als Bildungsministerin Najat Vallaud-Bekassem uns besuchen kam, rief sie aus: »Herrlich, so eine schöne Redaktion zu sehen, das gibt es heute selten.« Ich hätte ihr am liebsten geantwortet: »Mach mal die Augen auf, wir sind hier alle prekär beschäftigt, die meisten sind Freelancer«, erzählt Konbini-Redakteurin Helene. Die Spezialität solcher Portale ist die Billigproduktion von Inhalten für junge Leute. Wenn Melty die 12- bis 25-Jährigen mit Artikeln über Justin Bieber, Game of Thrones oder Beyoncé zuschüttet, ist das kein unabhängiger Journalismus. Vielmehr geht es darum, eine günstige redaktionelle Umgebung für die Anzeigen zu schaffen. Die Anzeigenkunden zahlen nämlich nicht nur für die Werbebanner neben den Artikeln, sondern auch dafür, im Text selbst Erwähnung zu finden. Native Advertising nennt man diese Form der Finanzierung redaktioneller Inhalte durch Markenfirmen. Die übliche Grenze zwischen Nachrichten und Werbung, die französische Journalisten auch als Berliner Mauer bezeichnen, ist unter dem Ansturm des Geldes zusammengebrochen. Als Alexandre Malch noch Chef von Melty war, ging er gern einmal die Woche zum Mittagessen ins Disneyland. Die Gesetze dieser Pappmaché-Welt übertrug er dann auf den Journalismus. Mathieu erinnert sich, in der Redaktionskonferenz sagte er zum Beispiel: »Eure Sprache ist zu journalistisch. Wir machen Bass, wir machen Unterhaltung. Schreibt nicht, die Redaktion empfiehlt, sondern das hat uns total angetörnt.« Aber selbst wenn du einen Artikel in 20 Minuten runtergeschrieben hast, weil das hier eine Fabrik ist, wenn du deinen Namen drunter setzt, willst du trotzdem, dass er eine gewisse Qualität hat. Anfang 2017 rühmte sich Melty, ein breites Publikum anzusprechen. 27 Millionen Besuche pro Monat verzeichneten die Website und die Accounts von Melty in den sozialen Netzwerken Facebook, Snapchat, Instagram. Die Jagd nach Klicks bestimmt auch die Auswahl der Themen. Der eigentliche Chefredakteur bei Melty ist ein Algorithmus namens Shape, der das Verhalten der Leser analysiert, Gesprächsthemen in den sozialen Medien, Google-Recherchen und Twitter-Trends, um die Themen herauszufiltern, die das meiste Interesse wecken. Mathild, die 2010 ein Praktikum bei Melty absolvierte, erinnert sich an die absurden Konsequenzen. Sobald der Algorithmus erkannte, dass ein Thema in den Nutzerstatistiken nach oben kam, mussten wir einen Artikel dazu bringen, auch wenn es gar keine Neuigkeiten dazu gab. Einmal bin ich zur Chefredakteurin gegangen und sagte ihr, ich hätte nichts Neues zum Thema. Es ging um die Sängerin Britney Spears. Sie antwortete, macht nichts, denk dir was aus. Um das Publikum bei der Stange zu halten, fluten die Redakteure das Netz mit Artikeln, die für Google und andere Suchmaschinen optimiert sind. Das bedeutet vor allem, dass bestimmte Schlagworte ständig wiederholt werden. 8 Artikel pro Tag sind für einen Mitarbeiter nichts Ungewöhnliches. Auch bei Konbini haben Erfolg und Reichweite absoluten Vorrang. Das Portal verkündet stolz 10 Millionen Besuche pro Monat und ein Publikum von 25 Millionen auf Facebook. Die Verantwortlichen betrachten Qualitätskontrolle inzwischen als Zeitverschwendung. Ein Ex-Chefredakteur eines im Ausland ansässigen Konbini-Formats, das Unternehmen sitzt in London, New York, Mexiko und Lagos, erklärt, eines Tages hat man uns gesagt, ihr müsst jetzt einen Weg finden, wie ihr eure journalistische Ethik beiseite lassen könnt. Auf diesen Portalen mit ihrem Riesenpublikum sind die Leser eher Marketing-Zielgruppe als Bürger, die man informieren will. Das Geschäftsmodell von Konbini beruht auf Sponsored Content. Der Mobilfunkanbieter Orange finanziert die Foto-News, Coca-Cola die Rubrik Football Stories mit dem Slogan »Genießt die Fußballhits mit Coca-Cola und Konbini«. Zensur wird offen ausgeübt. Zur Weltmeisterschaft in Katar wollten wir einen Artikel über die Arbeitsbedingungen auf den Baustellen bringen, erzählt Basil, der 3 Jahre als Redakteur bei Konbini tätig war. Die Chefredakteurin hat das abgelehnt, weil Coca-Cola dieses Thema nicht gefallen würde. Aus Perspektive der Industrie haben als Artikel oder Reportagen verkappte Werbebotschaften den Vorteil, dass sie von Adblockern nicht erkannt und weggefiltert werden können. Ein super Business, freut sich Maxime Barbier, Mitbegründer und Leiter der Konbini-Konkurrenz Minutebus. Wir übernehmen den Platz der Agenturen und Sender. So wie damals der Sender TFÖ zu Danone sagte, wir produzieren euren Spot und strahlen ihn dann auch noch aus. Unsere Branded Contents generieren Millionen von Klicks. Die Leute merken gar nicht, dass es hier um Markenbotschaften geht. Auch Minutebus hat sein Geschäftsmodell auf Sponsored Content aufgebaut. Jeden Monat produziert die Firma 600 Videos, von denen etwa 10% von großen Konzernen finanziert werden und verbreitet sie ausschließlich über die Social-Media-Kanäle. Die eigene Website wurde im Oktober 2016 aufgegeben. Dieses Modell zieht nicht nur Anzeigekunden an. Im Dezember 2016 übernahm TFÖ die Aktienmehrheit der jungen Firma, die 250 Millionen Views pro Monat, 9 Millionen Follower, 80% Wachstum im Jahr und 5 Millionen Euro Umsatz vorweisen kann. Daraus entstand der Kanal TFÖ One, der seine Videos nur über Facebook, YouTube und Twitter verbreitet. Wir haben Zugang zu allen Inhalten, die TFÖ produziert. Wir machen daraus 100% Social Media Content. Zum Beispiel lassen wir den Ton weg oder fügen kleine Webbilder ein, erläutert der Chef von Minutebus. Das sind Geschichten, die kein anderes Medium unserer Generation bringt. Keiner würde einen Pariser Journalisten in die Ardèche schicken, um einen Typen zu interviewen, der in seiner Schule einen Windkanal gebaut hat. Mit der Firmenübernahme will TF1 das junge, fernsehmüde Publikum erreichen und zugleich von den Erfahrungen mit Sponsored Content profitieren. Das 2006 in den USA gestartete Portal BuzzFeed, von dem es seit 2013 bzw. 2014 einen französischen und deutschen Ableger gibt, versucht die Grenze zwischen Anzeigenverkauf, Unterhaltung und Nachrichten noch aufrechtzuerhalten. Die US-Ausgabe wurde zunächst durch Plagiatsvorwürfe bekannt, dann veröffentlichte sie im Januar 2017 ein brisantes Dokument mit nicht überprüften Behauptungen zu Donald Trumps Russland-Verbindungen. Währenddessen setzen die französische und die deutsche Ausgabe auf seriösen Journalismus. Die 2015 von BuzzFeed France eingestellte Chefredakteurin kommt von Slate und L'Express, während der deutsche Chefredakteur Daniel Drepper vorher bei Correctif war. In der französischen Redaktion sind 4 Vollzeitredakteure für Unterhaltung zuständig, 7 für Nachrichten. Zu letzteren zählt David Perrotin, der angeblich genug Zeit für seine Arbeit hat. Während des Wahlkampfs haben wir uns überlegt, lass uns mal die Profile der 525 Kandidaten des Front National für die Parlamentswahl unter die Lupe nehmen. Deshalb bin ich zu BuzzFeed gegangen. Hier hat man die Mittel, investigativ zu recherchieren. Im Gegensatz zu Combini und Melty gilt bei BuzzFeed der Tarifvertrag für Journalisten. Aber selbst wenn es hier eher wie in einer klassischen Redaktion zugeht, ist die Website ein Mischmasch aus Klatsch und Tratsch, merkwürdigen Listen, 23 ganz normale Dinge für Belgier, die Franzosen total seltsam finden, und Rubriken, die für Nicht-Eingeweihte unverständlich klingen. OMG, Oh my God, LOL, Laughing out loud, Cute, Süß oder WTF, What the fuck. Eine redaktionelle Linie oder Nachrichtenhierarchie ist nicht zu erkennen. BuzzFeed ist ein Medium, das mehr auf Teilen als auf Klicks setzt. Wir schreiben für Leser und Leserinnen, die im Internet und in sozialen Netzwerken leben, die Lust haben, informative oder unterhaltsame Artikel zu teilen, weil sie ihnen gefallen, weil sie die Geschichte persönlich betrifft, ärgert oder zum Lachen bringt, erklärt Chefredakteurin Cécile Destan. Anders als bei traditionellen Medien kommt der Traffic auf der BuzzFeed-Seite hauptsächlich aus den sozialen Netzwerken. Die Abhängigkeit von den Konzernen im Silicon Valley und ihren Algorithmen, die auch MinuteBuzz, Melty und Combini betrifft, beeinflusst nicht zuletzt die Zukunftsaussichten der Portale. 2011 veränderte Google seinen Algorithmus, um typische Klickfallenartikel, die früher oft als erstes Ergebnis angezeigt wurden, herunterzustufen. Daraufhin mussten einige Content-Farmen, die solche inhaltsleeren Texte fabrikmäßig herstellten, sich eine neue Geschäftsstrategie einfallen lassen. Sophie Eustache und Jessica Trochet sind Journalistinnen. Aus dem Französischen von Sabine Jainski. Und es ist eigentlich kaum zu glauben, dass ich das Erscheinungsdatum unseres allerersten Albums in diesem Jahr zum 40. Mal jährt. Unfassbar. Und von dem Album werden wir natürlich jetzt ein Stück spielen. Ja? Dieses hier. Stell dafür! Geschütz. Oben in der Luft, da können russisch Flugzeug. Da wird ein Haber am Schmieße, ihr sich schon hört. Ja, was desse dann? Desse machen, Mann. Sag mal, wärst du dich? Oder lisse dann den Stall im Stich? Stelle für, Stelle für, Stelle für, Stelle für. Stell dafür, stell dafür, stell dafür. Stell dafür, stell dafür, stell dafür, stell dafür. Stell dafür, stell dafür, stell dafür, stell dafür. Aber schlafen, dann nehme ich mich von da an. Andere drei? Ich könnte mir das Grab mit Kanonenschiebe helfen. Da komme ich hier mit der Kommission vorbei. Kreisversatz an, wird an mir lang. Und es wird vorbei, wenn der für dich so Mauerei. Stell dafür, stell dafür, stell dafür, stell dafür. Aus Berlin. Einen tollen Tag euch. An alle Hörerinnen und Hörer von Niemandsland. Auf Kontrabanda 91.4 FM in Barcelona. Die Katastrophen und kommentierte Nachrichten für die Woche vom 5. bis zum 12. Oktober 2020. Eine Meldung aus Tübingen. Baden-Württembergs Datenschutzbeauftragter Stefan Brink hat der Stadt Tübingen verboten, polizeiliche Daten über straffällige Migranten in einer Liste auffälliger Asylsuchender zu führen. Die Stadt wurde nach mehrmonatigem Streit zudem verpflichtet, alle erfassten Daten zu löschen. Das teilte Brink am Montag mit. Oberbürgermeister Boris Palmer von Bündnis 90 Die Grünen will der Anordnung nachkommen, kritisierte diese aber. Ich halte das Verbot rechtlich für falsch und sachlich für absurd. Es sei Palmer zufolge unverantwortlich, Beschäftigte nichtsahnend mit einem Messerstecher in einen Raum zu setzen. Brink begründet das Verbot mit dem geltenden Prinzip der Zweckbindung von Daten. Hintergrund ist die Tübinger Praxis, Angaben über Straftaten, die von der Polizei an die Ausländerbehörde fließen, anderen städtischen Behörden zur Verfügung zu stellen. Die Stadtverwaltung führe Informationen der Polizei, der Ausländerbehörde und der Asylbetreuung zusammen. Ja, das war eine Meldung aus der Kategorie Stupid Germans. Die nächste Meldung betrifft die Pandemie. Ab dem 15. Oktober dürfen offenbar schärfere Quarantäneregeln für Einreisen aus Risikogebieten nach Deutschland gelten. Berlin. Das sogenannte Corona-Kabinett der Bundesregierung werde vermutlich 3 Tage zuvor die neue Musterquarantäneverordnung auf den Weg bringen, berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe am Montag vorab unter Berufung auf Regierungskreise. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Montag in Berlin, die kommende Woche werde erhebliche Veränderungen und Beschlüsse bringen. Zielpunkt sei der 15. Oktober, wenn die neue Maßnahme in Kraft treten soll. Konkrete Entscheidungen seien am Montag lediglich vorbereitet worden, so Seibert. Es sei unter anderem über eine Musterquarantäneverordnung beraten worden, mit der die Quarantäne bei einem negativen Test von 10 auf 5 Tage verringert werden könne. Außerdem sei es um die Teststrategie gegangen. Momentan gäbe es mehr als 1 Million Corona-Tests pro Woche. Zudem solle es ab 1. Oktober eine digitale Einreiseanmeldung geben. Dadurch sollen die Daten von Einreisenden auf digitalem Weg direkt an die Gesundheitsämter weitergegeben werden. Darüber hinaus plant das Bundesgesundheitsministerium den massenhaften Einsatz neuer Corona-Schnelltests. Auch künftig wird es bei den Anti-Corona-Maßnahmen unterschiedliche Regelungen von Bundesland zu Bundesland geben. Das Bundesgesundheitsministerium strebt zwar nach Angabe eines Sprechers mit der geplanten Musterverordnung einen möglichst bundeseinheitlichen Regelungsrahmen an, allerdings könnten die Länder weiterhin eigene Vorgaben erlassen. AKW-Gegner stoppen Urantransport. Gronau. Atomkraftgegner in Nordrhein-Westfalen haben am Montag einen Zug mit angereichertem Uran aus Gronau gestoppt, der das radioaktive Material nach Russland liefern sollte. 2 Aktivistinnen seilten sich in Münster mit Transparenten von einer Autobahnbrücke, die über die Gleise führt, ab. Nach dem Eintreffen der Polizei habe ein angeforderter Hubwagen die Blockade nicht auflösen können, sagte Matthias Eickhoff von Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen gegenüber der Jungen Welt. Laut dpa verwies ein Sprecher der Aktivisten auf ein Gutachten im Auftrag der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen, wonach die Transporte aus der Urananreicherungsanlage Gronau womöglich rechtswidrig sind, weil das Material auch für die Produktion uranhaltiger Munition verwendet werden könne. Handelte es sich um einen Verstoß der Bundesregierung gegen die Russland-Sanktionen der EU, erklärte die Vorsitzende des Umweltausschusses im Bundestag, Silvia Kotting-Uhl von den Grünen in Berlin. Thema Neonazi-Gewalt. Düsseldorf. Ein Jugendlicher aus der Neonazi-Szene in Nordrhein-Westfalen soll zum Mord an Muslimen und Juden aufgerufen haben. Der 14-jährige Deutsche sei dringend verdächtig, per WhatsApp dazu aufgefordert zu haben, mit einer Schusswaffe oder einem Messer in einer Synagoge oder Moschee Menschen jüdischen oder muslimischen Glaubens zu töten, sagte der leitende Oberstaatsanwalt Markus Kaspers am Montag in Düsseldorf. Außerdem soll er sich Material beschafft haben, um Sprengsätze herzustellen. Die Nobelpreise für Medizin sind vergeben worden. Stockholm. Für ihre Verdienste im Kampf gegen das Hepatitis-C-Virus bekommen Harvey J. Alter aus den USA, Michael Horton aus Großbritannien und Charles M. Rice ebenfalls aus den USA, woher auch sonst, den Medizin-Nobelpreis. Das teilte das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mit. Alter entdeckte das Virus. Horton isolierte dessen Genom. Rice führte den Beweis, dass es Hepatitis verursachen kann. Nach Angaben der Weltgesundheitsbehörde WHO sterben jährlich weltweit fast 400.000 Menschen infolge einer Hepatitis C-Infektion. 71 Millionen sind chronisch infiziert. Europa gehört zu den stark betroffenen Regionen. Thema Goldraub des Jahrhunderts. Es gibt einen Etappensieg für Caracas im Goldstreit zu verzeichnen. London. Im Streit um die bei der Bank of England eingelagerten venezolanischen Goldreserven hat die Regierung unter Präsident Nicolas Maduro einen Etappensieg eingefahren. Am Montag annullierte ein britisches Berufungsgericht die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs Großbritanniens vom Juli dieses Jahres, die 31 Tonnen des Edelmetalls im Wert von rund 1 Milliarde US-Dollar, 900 Millionen Euro, dem Oppositionellen Juan Guaido zur Verfügung zu stellen. Das berichtete der lateinamerikanische Fernsehsender Telesur am Montag. Das Oberste Gericht hatte sein Urteil im Juli damals damit begründet, dass das Vereinigte Königreich den selbsternannten Interimspräsidenten Guaido formaljuristisch als Staats- und Regierungschef betrachte. Caracas hatte gegen die Entscheidung im September Berufung eingelegt. Wie die Agentur Bloomberg meldete, erklärte der zuständige Richter Stephen Mails am Montag, dass die Anerkennung Guaidos als Interimspräsident seiner Meinung nach mehrdeutig oder zumindest weniger als eindeutig sei. Laut dem britischen Gericht müsse jetzt ermittelt werden, wie es de facto um die diplomatischen Beziehungen zwischen dem Königreich und Venezuela bestellt sei. Thema Krieg an Europas Grenzen. Gefechte in Bergkarabach halten an. Erivan. In dem Konflikt in der Südkaukasusregion Bergkarabach ist die Zahl der Toten weiter gestiegen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Armenien vom Montag wurden innerhalb eines Tages mehr als 20 eigene Soldaten getötet. Zudem seien 20 Zivilisten ums Leben gekommen. Damit stieg die Zahl der Getöteten auf armenischer Seite auf 250. Aserbaidschan sprach von mehr als 24 getöteten Zivilisten seit Beginn der neuen Kämpfe vor gut einer Woche. Angaben zu Verlusten in der Armee wurden nicht gemacht. Unterdessen gingen die Gefechte am Montag nach armenischen Angaben im Süden und Norden von Bergkarabach weiter. Stepanakert, die Hauptstadt der international nicht anerkannten Republik Artsakh, wurde nach Angaben der dortigen Behörden mit Raketen angegriffen. Zudem seien Wohngebiete beschossen worden. In einem Video wurden zerstörte Häuser gezeigt. Es waren schwere Gefechte zu hören. Thema Flüchtlinge vor Europas Grenzen. Lesbos, knapp einen Monat nach der vollständigen Zerstörung des Registrierlagers von Moria auf Lesbos, haben am Montag knapp 900 Migranten die Insel verlassen können. Es seien anerkannte Flüchtlinge, die Asyl in Griechenland bekommen haben, berichtete das Staatsfernsehen am Montagmorgen. Bereits vergangene Woche waren 934 Menschen mit Schutzrecht aus den Camps auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos zum griechischen Festland gebracht worden. In einem provisierten Zeltlager auf Lesbos leben zurzeit noch fast 8000 Menschen, schätzten örtliche Medien am Montag. Libyen-Krieg und die Rolle der EU. Berlin. Fast 9 Monate nach dem Berliner Libyen-Gipfel haben die Teilnehmer ihr Versprechen erneuert, die Einmischung von außen in den Krieg in dem nordafrikanischen Land zu beenden. In der Abschlusserklärung einer Nachfolgekonferenz zu dem Gipfel bekannten sich am Montag 19 Länder und 4 internationale Organisationen zu den Gipfelbeschlüssen, die unter anderem eine Umsetzung des seit 2011 geltenden Waffenembargos für Libyen vorsehen. Es gab eine breite Übereinstimmung, dass die wiederholten Verletzungen des Waffenembargos der Vereinten Nationen umgehend eingestellt werden müssen, heißt es darin. Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU und Außenminister Heiko Maas von der SPD hatten am 19. Januar in Berlin fast alle Staaten an einen Tisch gebracht, die den Libyen-Krieg mit Waffen und Kämpfern befeuern. Zu der vereinbarten Umsetzung des Waffenembargos kam es aber bis heute nicht. Immer noch wird militärische Ausrüstung in das Land geliefert. Die von UN-Generalsekretär Antonio Guterres und Maas geleitete Nachfolgekonferenz fand per Videoschalte statt. Die Teilnehmerzahl erhöhte sich im Vergleich zum Januar. Damals waren nur 16 Staaten und internationale Organisationen dabei. Thank you. Dann eine Top-Meldung hier auf meinem Monitor. Ein Deutscher erhält den Physik-Nobelpreis. Der deutsche Astrophysiker Reinhard Genzel ist für seine Arbeit an, Achtung, schwarzen Löchern mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden. Außerdem wurden die US-Amerikaner Andrea Ghez und der Brite Roger Penrose geehrt. Die schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm hat bekannt gegeben, wer in diesem Jahr den Nobelpreis für Physik erhält. Die Auszeichnung geht zur einen Hälfte an den Briten Roger Penrose und zur anderen Hälfte an den Deutschen Reinhard Genzel sowie die US-Wissenschaftlerin Andrea Ghez für Forschungen zu schwarzen Löchern. Die höchste Auszeichnung für Physiker ist in diesem Jahr mit insgesamt 10 Millionen Kronen. Das sind immerhin rund 950.000 Euro dotiert, 1 Million Kronen mehr als im Vorjahr. Genzel ist 1952 in Bad Homburg vor der Höhe geboren worden und heute Direktor des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik in Garching bei München. Er und Ghez, die ist 1965 geboren, haben in den 90ern ein supermassives, kompaktes Objekt im Zentrum unserer Galaxis entdeckt. Die beiden Forscher stellten fest, dass ein unsichtbares und extrem schweres Objekt die Umlaufbahnen der Sterne im Zentrum unserer Galaxis beherrscht. Ein supermassives schwarzes Loch sei dafür die einzige derzeit bekannte Erklärung. Interessant auch, mit Frau Ghez ist auch eine Frau unter den Physikpreisträgern, die vierte, die je mit der Auszeichnung geehrt wird. Mit Marie Curie, Maria Göppert-Meyer, 1963, Marie Curie muss ich noch nachtragen, 1903 und 1911, also zweimal, und Donna Strickland, 2018, waren zuvor nur drei Frauen mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet worden. Der Physik-Nobelpreis wird seit 1901 vergeben. Die ersten Auszeichnungen erhielten der deutsche Physiker Wilhelm Conrad Röntgen für die Entdeckung der X-Strahlen, der später nach ihm benannten Röntgenstrahlen also. Seither haben 212 Forscher den Preis erhalten. Im vergangenen Jahr hatte James Peebles aus Kanada für seine grundlegende Erkenntnis zur Entwicklung des Universums die eine Hälfte des Physik-Nobelpreises erhalten. Die andere ging an die Schweizer Michel Major und Didier Queloz, die den ersten Exoplaneten entdeckt hatten, der um einen sonnenähnlichen Stern kreist. Eine Meldung aus dem Spiegel von dieser Woche zum Thema Spanien und der Separatismus. Schwächelnder Separatismus nennt der Spiegel die Bewegung um Quim Torra. Die katalanische Unabhängigkeitsbewegung steht so stark unter Druck wie lange nicht mehr. Regionalpräsident Quim Torra wurde in dieser Woche vom obersten Gericht endgültig abgesetzt. Er hatte sich kurz vor der Parlamentswahl 2019 geweigert, Plakate und gelbe Schleifen, das Symbol der Separatisten, von seinem Amtssitz abzuhängen. Nun wird es in Katalonien wohl Anfang Februar Neuwahlen geben. Darüber werden wir auch nachher im Barcelona-Nachrichtenblock berichten. Gleichzeitig bröckelt der Rückhalt in der Bevölkerung für die Unabhängigkeit. Nur noch 42% der Bürger Kataloniens sprachen sich zuletzt dafür aus. Vor wenigen Wochen noch war es knapp die Hälfte. Besonders deutlich ist der Stimmungsumschwung unter jüngeren Katalanen. Viele von ihnen sind in den vergangenen Jahren unermüdlich auf die Straße gegangen. Doch inzwischen ist der Traum von einer eigenen Republik in weite Ferne gerückt. Themen wie die Corona-Krise dominieren die politische Tagesordnung. Auch in sich ist die Unabhängigkeitsbewegung gespalten. Die linksrepublikanische ERC will mit Ministerpräsident Pedro Sánchez verhandeln, könnte sich womöglich auch mit mehr Autonomie für die Region zufrieden geben. Torras konservative Partei Junts per Catalunya dagegen will die Wahlen erneut zum Plebiszit über die Abspaltung von Spanien machen. Sie setzt weiter auf die Strategie, die ihr bisher viele Stimmen beschert hat, auf Konfrontation. Kopf gegen die Wand. Lange nicht gehört, die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD vom heutigen Dienstag, dem 6. Oktober 2020 im Niemandsland. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Nobelpreis für Physik. Die Auszeichnung geht auch an den Deutschen Reinhard Genzel für den Nachweis eines schwarzen Lochs in der Milchstraße. Das gab die Jury in Stockholm bekannt. Der Astrophysiker teilt sich den Preis mit der US-Forscherin Andrea Ghez und zur anderen Hälfte mit dem Briten Roger Penrose. Urteil im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach. Das Landgericht Köln hat einen 43-jährigen Familienvater zu 12 Jahren Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Er muss sich wegen sexuellen Kindesmissbrauchs in dutzenden Fällen verantworten, wegen Vergewaltigung sowie Verbreitung von Kinderpornografie. Die meisten Taten betrafen seine 2017 geborene Tochter. Keine rechtsextremen Strukturen in deutschen Sicherheitsbehörden. Zu diesem Ergebnis kam ein Lagebericht des Verfassungsschutzes. Bundesinnenminister Seehofer sagte, die Mehrheit der Beamten stünde fest auf dem Boden des Grundgesetzes. Dennoch sei jeder Fall von Rechtsextremismus eine Schande. Zuletzt gab es rechtsextreme Vorfälle bei der Polizei in verschiedenen Bundesländern. Neue Serie von Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr beginnt. Eine Woche nach den bundesweiten Arbeitsniederlegungen ist heute nur Hessen betroffen. Bis Freitag aber soll in 5 weiteren Bundesländern gestreikt werden. Fahrgäste von Bussen, Straßen und U-Bahnen müssen mit Ausfällen rechnen. Corona-infizierter US-Präsident verlässt Militärklinik. Nach 3-tägiger Behandlung kehrte Trump zurück ins Weiße Haus, wo er weiter medizinisch versorgt wird. Sein Arzt hatte zuvor erklärt, Entwarnung für den Krankheitsverlauf könne er voraussichtlich erst kommende Woche geben. Das Wetter: morgen viele Wolken und verbreitet Schauer, nur zwischendurch etwas Sonne, vor allem im Norden auch einzelne Gewitter, windig 8 bis 17 Grad. Werfen wir einen Blick auf die Statistiken. Die große Spiegel-Umfrage zum Thema Beliebtheit von Politikern und Maßnahmen gegen Coronavirus. Auf den Spitzenplätzen der Politikertreppe des Spiegel rangieren hinter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Platz 1 3 Entscheidungsträger, die in der Corona-Krise die Bürgerinnen und Bürger zur Vorsicht mahnen. Neben Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, auf Platz 3 sind dies Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, CSU, Platz 2 und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU auf Platz 4. Spahn legt im Vergleich zur April-Umfrage um 4 Prozentpunkte zu und überholt SPD-Vizekanzler Olaf Scholz 45-49%. Die Erhebung unter 1500 Befragten bestätigt, dass das Wahlvolk derzeit vor allem jenen Spitzenpolitikern eine wichtige Rolle wünscht, die diese bereits innehaben. Regierung kann Ansehen verschaffen. Das sieht man, dass demgegenüber die ämterlosen Bewerber um den CDU-Parteivorsitz Friedrich Merz, Platz 11 und Norbert Röttchen, Platz 16, es schwer haben. Zum Thema Alltagsmasken. Das Tragen von Alltagsmasken beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr haben die Befragten inzwischen weitgehend akzeptiert. 85% finden, die Maske sollte in solchen Situationen verpflichtend sein. Ein Zuwachs von 28 Prozentpunkten gegenüber April. Dass das Maskentragen freiwillig sein sollte, finden nur noch 13% der Befragten. 71% halten die derzeitigen politischen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Epidemie für angemessen, 15% sogar für nicht ausreichend. Nur bei den AfD-Anhängern bezeichnet sie eine Mehrheit von 56% als übertrieben. Den eigenen persönlichen Status und Wohlstand sehen die meisten nicht bedroht. 58% gaben an, Corona habe sich nicht negativ auf meine persönliche finanzielle Situation ausgewirkt und ich erwarte auch keine negative Auswirkung. Hamburg fällt, kommt es mir so vor, als regnet überall auf der Welt. Doch es gibt nur ein Leben, und das verweigere ich mich aufzugeben. Es gibt nur ein Leben, und das verweigere ich mich aufzugeben. Und alles, was ich anfass, verwandelt sich in Blei. Doch nichts ist vorbei, bevor es vorbei ist, meine Damen und meine Herren. Ich weiß, sie kennen alle Tricks, doch sie sollten wissen, dass mit mir stets zu rechnen ist. Denn es gibt nur ein Leben, und das verweigere ich mich aufzugeben. Es gibt nur ein Leben, und das verweigere ich mich aufzugeben. Ich vermag mich meiner Tränen nicht zu erwehren, wenn die Dinge sich ins Gegenteil verkehren. Der Menschheit ist es gelungen, die Schwerkraft zu überwinden, und ich verbeiß mich wie ein Terrier, um meinen Weg zu finden. Meine Damen und meine Herren, Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten für die Woche vom Montag, dem 5. bis zum 12. Oktober 2020. Tamtam für die Republik. Nun ist es amtlich. Der katalanische Präsident Quim Torra darf aufgrund eines Urteils des obersten Gerichtshofes 18 Monate lang kein öffentliches Amt bekleiden. Er wurde als Präsident abgesetzt wegen hartnäckigen Ungehorsams, wie es in der Urteilsbegründung heißt. Torra aus der politisch rechts stehenden katalanistischen Partei Junts per Cat erklärte, dass er das Urteil befolge und verabschiedete sich mit einem Bad in der Covid-19-Menge, umringt von ca. 300 Anhängern, die ihn begrapschten und betatschten. Überhaupt kein gutes Bild, dass da eine sogenannte Autoritätsperson abgibt, die vorher verantwortlich war für die Gesundheit von 7-8 Millionen Katalanen und selber ständig gepredigt hat, Masken auf, Abstand halten und so weiter und so weiter. Naja. Torra forderte die Separatisten auf, den Bruch mit dem spanischen Staat zu vollziehen und distanzierte sich gleichzeitig von der ebenfalls separatistischen Partei ERC, die leicht links Mitte von ihm steht. Torras von der Verfassung festgesetzter Nachfolger, das ist der Herr Vizepräsident Aragonés, erklärte, dass man etwa am 7. Februar 2021 Wahlen abhalten werde. Bis dahin kann Aragonés von der ERC-Partei das Amt des Präsidenten der Generalitat von Katalonien aber nur mit stark eingeschränkten Kompetenzen und Befugnissen ausüben. So kann etwa kein neuer Haushalt bzw. Änderungen darin beschlossen werden. Torra erklärte schon tags darauf, dass diese Neuwahlen am 7. Februar ein weiterer Volksentscheid sein würden, um die Abtrennung von Spanien zu vollziehen. Wir hatten vorhin in den Hauptnachrichten Katastrophen erzählt, dass die Zustimmung zur separatistischen Politik auf 42% gesunken ist hier in Katalonien. Niemand steht über dem Gesetz, kommentierte der Generalsekretär der PSC, das ist die Sozialistische Partei Kataloniens, Miguel Iceta. Der sagte, die politisch Verantwortlichen sind verpflichtet, die Gesetze zu befolgen und für deren Einhaltung zu sorgen. Allgemein war die Reaktion auf Torras Absetzung eine Mischung aus lebhafter Zustimmung und Erleichterung, die quer durch alle Parteien und politischen Lager geht. Ein hochtoxisches Element der spanischen Politik ist aus den Amtsstuben entfernt worden. Thema Protestkultur. In der Nacht zum Dienstag kam es an vielen Orten Kataloniens zu Protestaktionen und Randale wegen Torras Absetzung. Letzte Woche eingehend berichtet. In Girona und Barcelona wurden Müllcontainer angezündet, urbanes Mobiliar zerstört und, wie letzte Woche schon berichtet, wurden mehrere Schweineköpfe vor die Delegación del Gobierno geworfen. Eine Hassidee der CDR ist, das sind Quim Torras Straßenkommandos. Torra hat diese Straßenrandalierer sehr oft zu Gewalttaten animiert. Wie Trump das ja auch mit seinen Proud Boys macht. Auf Twitter hat sich darüber ein grotesker Wortkrieg zwischen dem früheren Fußballspieler des FC Barça, dem Portugiesen Luis Figo, und dem für seine aggressiven Töne bekannten ERC-Politiker Gabriel Rufián entwickelt. Die beiden haben sich da sehr lange über Twitter gegenseitig beschimpft. Luis Figo wurde ja auch mit einem Schweinekopf beehrt, als man schon wusste, dass er bei Real Madrid, in den 90er Jahren war das, unterschrieben hatte. Und noch ein letztes Spiel bei Barça absolvierte, da warfen ein paar Fans einen Schweinekopf an die Eckfahne, wo Luis Figo gerade einen Eckstoß ausführen wollte. Und Rufián hat ihn dafür zurechtgewiesen, dass er sich darüber aufgeregt hat und so weiter und so weiter. Ein Umfrageergebnis. Glauben Sie, dass die Regierung die Stadt Madrid aus sanitären Gründen wegen der harten Covid-Infektionen unter staatliche Kontrolle stellen sollte? Ja, sie meinte 79,5%, no, nein, 20,5%. Radfahrerparadies Barcelona. Die große Mehrheit aller Radfahrerinnen in Barcelona respektiert die Verkehrsregeln. Die vom Rest begangenen Verstöße beschränken sich hauptsächlich darauf, dass in Wege und Straßen falsch abgebogen oder hineingefahren wird und dass Ampeln übersprungen werden. Wege, die entweder nur oder auch ausschließlich für Autos und Fußgänger vorgesehen sind. Diese Ergebnisse wurden letzte Woche mit Daten und Zahlen belegt in der Zeitschrift Transportation Letters durch Herrn Esteve Corbera und Adam Lind vom Institut für Wissenschaft und Technologie der British Columbia University in Kanada veröffentlicht. Die Studie beruht auf einer zweiwöchigen Beobachtung von 6 Straßenkreuzungen im Stadtviertel Eixample und in den Stadtvierteln Eixample und San Martí hier in Barcelona. Im Mai 2018 war das. Von 5000 vorbeifahrenden Radfahrern befolgten 80% die geltenden Verkehrsregeln. 20% verstießen dagegen. 11% der Radfahrer fuhren bei Rot über die Ampeln. BCN World. Wer erinnert sich noch? Der oberste Gerichtshof Kataloniens, Tribunal Superior, hat den Plan zum Bau eines Makrotourismus-Nachtclub-Spielcasino-Komplexes vor den Toren Barcelonas durch ein Urteil vom vergangenen Dienstag nun so gut wie unmöglich gemacht. Der Makrokomplex BCN World sollte zwischen Vilaseca und Saló entstehen. Aufgrund einer Eingabe der Öko-Bürgerplattform JEPEC entschied das Gericht, dass ein Teil des Bauplans unzulässig sei, da ein Teil der urbanen Infrastruktur von BCN World in einer Risikozone angesiedelt werden müsste. Die Nähe der petrochemischen Fabriken Tarragonas würde das Risiko von Unfällen unverhältnismäßig erhöhen. Also, bye-bye internationale Nachtclub-Investoren. Typen wie Sheldon Adelson oder Donald Trump bleiben den Menschen an der Küste zwischen Tarragona und Barcelona vorerst erspart. Der Bauplan zur Errichtung des Sektor 1, del Centro Recreativo y Turístico, besser durch BCN World bekannt, wurde 2016 von dem Departamento de Territorio de la Generalitat unter Carles Puigdemont und Oriol Junqueras abgesegnet. Es geht um ein Gelände von über 1 Million Quadratmetern. Ein Teil, ein guter Teil, ein Drittel insgesamt, dieses Casino-Hotel-Komplexes war als abgeschottetes Privatgelände für superreiche Investoren vorgesehen. Meldungen von der Virusfront in Barcelona. 90% aller Altersheime in Katalonien sind Covid-19-frei. Jedoch 46 Seniorenheime in Katalonien und auch hier in Barcelona sind andererseits stark von der Pandemie betroffen. Das Risiko sei seit August wieder gestiegen, vermeldet das Gesundheitsamt El Departamento de Salud. 4,4% aller Seniorenheime befinden sich in einer schwierigen sanitären Lage. Das Departamento de Salud teilt die Altersheime nach Farben ein. Grün, virenfrei. Orange, es gibt vereinzelte Fälle, die gut isoliert und abgetrennt sind. Und rot bedeutet eine schwerwiegende Infektionssituation. Ein neues Thema. Wohnhölle Barcelona. Hoppla. Ja, Wohnhölle Barcelona. Kuriose und groteske Situationen ergeben sich auf dem kapitalistischen Profitmarkt Unrecht auf Wohnen. David, Judith und Garazzi, drei junge Hausbesetzer, haben vor 3 Jahren im Raval-Viertel hier in Barcelona eine Wohnung besetzt, die sowohl leer stand als auch einer Bank gehörte. Zwei Kriterien, nach denen das Rathaus seit langem versucht, Enteignungen einzuleiten. Zudem haben die drei Okupas verhindert, dass die Wohnung von der Drogenmafia in Beschlag genommen wurde bzw. blieb. Die Wohnung war jahrelang ein sogenanntes Narcopiso, ein Drogendealer-Wohnungstreff mit allen negativen Konsequenzen dieser Szene. Zusammen mit einer Gruppe von Anwohnern hat man den Drogenhändlern die Wohnung abgejagt. Seitdem wohnen dort Studenten, die selber erklären, dass sie auch als Schutzschild gegen die Drogenmafia fungieren. Hat man nämlich ein Narcopiso im Haus, dann bedeutet das eine nicht abreißende Kette von Zerstörung, Lärm, Gewalt und alltäglichem Terror gegen den Rest der Bewohner. Nun sollen die drei Okupas aus der Wohnung geräumt werden. Die Wohnung liegt in der Nummer 3 der Riereta-Straße im Raval. Das Haus ist bekannt durch sein riesiges Mauerbild des alten Pere Cuadrado, einem Bürgerrechtsaktivisten. Der alte Cuadrado unterstützt jetzt den Kampf von David, Judith und Garazzi gegen die Räumung. 2017 war es, da bewachten die Anwohner tagelang das Ladenlokal in der Nummer 3 ihrer Straße und nutzten dann eine kurze Abwesenheit der Dealerbande, um das Lokal selber ganz schnell zu besetzen. Es war einer der ersten Siege der Anwohner eines Kiezes hier in Barcelona, um eines der lästigen Narcopisos zu räumen. Die jungen Leute widerstanden nun hartnäckig den Drohungen und Angriffen der Kriminellen, kämpften gegen Ratten und Schimmelwände. Dieses Symbol der Riereta droht in diesen Tagen zu verschwinden, wenn nämlich eine Zwangsräumung durchgeführt wird. Niemandsland ist ein Programm in Alemany de Contrabanda FM 91.4, que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Albtraumverwaltung. Eine unhaltbare Situation ist für tausende Bürgerinnen und Bürger der Stadt Barcelona entstanden, die mit irgendeiner der zahlreichen Behörden zu tun haben müssen, sei es das Arbeitsamt, das Sozialamt, das Finanzamt, das Standesamt und so weiter. Es gibt nämlich ein düsteres Bild zu zeichnen. Wie El País am Sonntag dieser Woche vermeldete, ist die Situation in Barcelonas Verwaltungsbehörden zum Verzweifeln. Telefone, an die niemand rangeht. Termine, die man für mehrere Monate im Voraus beantragen muss. Andere, die man nur durch vorherige Zahlung erhält. Komplexe telematische Antragsvorgänge. Antragsvorgänge im Internet, die ständig im Experimentiermodus auf dem Bildschirm erscheinen und wieder verschwinden. Geschlossene Ämter, die offen sind, arbeiten nur mit halbem Personal. Wer mit der Verwaltung von Barcelona, wie Sozialamt, Rentenversicherung, Ausländerbehörde usw. zu tun hat, für den bedeutet in diesen Zeiten der Covid-19-Pandemie, dass man vor allem eines braucht: Geduld und nochmal Geduld. Auch andere Stellen von Rathaus und Generalitat, die Sozialdienste und Verwaltungsbehörden, arbeiten mit reduziertem Personal und kürzeren Öffnungszeiten. Zahlreiche ONGs und soziale Bürgerinitiativen warnen vor einem bevorstehenden Kollaps. El País zitiert in einem groß angelegten Artikel zahlreiche Personen, die sich über den Zusammenbruch der Behördendienste beschweren. Wer eine Auskunft etwa über seine Rentenbezüge benötigt, erhält weder Termin noch Auskunft. Blockiert sind auch die Arbeitsämter, INEM, die Einwohnermeldeämter, die Ausländerbehörden und viele andere Stellen. Mittlerweile gibt es schon einen Schwarzmarkt für Termine auf Ämtern. Das heißt, Leute reservieren Termine und verkaufen sie dann für bis zu 200 Euro. Wer heiraten will und sich einen Termin auf dem Standesamt geben lassen will, muss bis 2021 warten. Die Gewerkschaft CCOO, Comisiones Obreras, führt alle diese Verschleppungen auf die gravierenden Versäumnisse der letzten Jahre zurück, wo man Personal abgebaut hat. Verstärkt wird das ganze Panorama jetzt natürlich durch die Covid-Hygienemaßnahmen bei Ämtern und Behörden. Hinzu kommt, dass ein Teil des Personals im Homeoffice online arbeitet, wie die Generalitat auf Anfrage der Comisiones Obreras mitteilte. Am härtesten betroffen sind momentan alle diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die auf Sozialleistungen und die Grundrente angewiesen sind. Anträge von Mai sind zum großen Teil immer noch nicht bearbeitet. Thema Umfrage 2. El Periódico in Zusammenarbeit mit der Radiokette Cadena Ser hat eine Umfrage hier in Katalonien durchgeführt. Die Frage hieß: Nach 3 Jahren illegales Referendum vom 1. Oktober 2017, betrachten Sie das Ergebnis als bindend? Sie ja, sagten 14,1%, no, nein, 85,9%. Escoltant Ni Man's Land, un programa no només en llengua alemana, a Ràdio Contrabanda 91.4 de la FM. Blinde und ich hab was gerne. Freust dich, Herz, Blenden um und fluchen, weil du immer nur im Wäsch bist. Populisse hetzen, honest in alle Verstand. Verniertheit und Hybris kommen mies Hand in Hand. Will doch keiner wissen, was an seinen Faden hängt. Der Stärkere gewinnt, es wird gnadenlos verdrängt. Heimat, Hirsche, Scharlatane schleimen in die Welt. Geisterfahrer an die Roll vom allerletzten Depp. Und so dreist wie in der Faschifärbung. Nicht mehr haben kannst. Es läuft immer so, nicht nur bei uns beiden. Von das hier ist für immer zu, lass uns Freunde bleiben. Von nie mehr ohne dich zu, ich hab keine Zeit. Das nächste Mal, wenn Liebe kommt, dann will ich, dass sie bleibt. Dann will ich, dass sie bleibt. Ist ein Chaos und sie kostet Mut wie ein Abenteuer. Irgendwann geht's gut. Liebe ist ein Chaos und sie kostet Mut. Irgendwann geht's gut. Es läuft immer so, nicht nur bei uns beiden. Von das hier ist für immer zu. Lass uns Freunde bleiben. Von nie mehr ohne dich zu. Ich hab keine Zeit. Das nächste Mal, wenn die. Dann will ich, dass sie bleibt. Dann will ich, dass sie bleibt. Dann will ich, dass sie bleibt. Dann will ich, dass sie bleibt. Liebe ist ein Chaos und sie kostet Mut. Wie ein Abenteuer, irgendwann geht's gut. Liebe ist ein Chaos und sie kostet Mut. Gut, dann will ich, dass sie bleibt. Kommen wir zum Thema Kino und Filme am Ende dieses Niemandslandes. Das Human Rights Film Festival Berlin geht noch bis zum 10. Oktober. Hat allerdings schon im September, Ende September angefangen. Das heißt, ihr müsst euch beeilen. Diejenigen, die in Berlin leben, es gibt da mehrere Kinos. Zum Beispiel gibt es Filme, die sieht man im Movimento-Kino, dann im Sputnik-Kino am Südstern, dann in der Kulturbrauerei, in der Bufa und ich glaube, das war es auch schon. Jedenfalls, das sind die Kinos, wo man das Programm sehen kann. Ein paar Anmerkungen zu den Filmen. Es gibt natürlich auch einen Streaming-Dienst, da müsst ihr auf die Seite von Human Rights Film Festival Berlin gehen und da bekommt ihr Anweisungen, wie ihr Zugang bekommt zu den Filmen, die auf Streaming laufen. Jedenfalls, stelle ein paar Filme vor. Softie, das dritte Human Rights Film Festival Berlin, wird mit der Dokumentation bzw. hat mit der Dokumentation Softie von Sam Soko eröffnet. Sie erzählt die Geschichte des kenianischen Kriegsfotografen und Aktivisten Boniface Mwangi, der bei einer regionalen kenianischen Wahl kandidiert, um die politische Korruption und postkoloniales Stammesdenken zu beenden. Softie läuft auch als einer von 10 Filmen im Wettbewerb. Stop Filming Us ist ein Film, da geht es um westliche Filmschaffende. Sind westliche Filmschaffende in der Lage, die Komplexität des Kongo wahrheitsgemäß wiederzugeben oder zeigen sie nur stereotype Bilder von Krieg, Armut und Krankheit? Diese Frage stellt Joris Postema mit Stop Filming Us. Er begleitet eine Gruppe junger Kongolesen, die gegen die einseitige westliche Berichterstattung ankämpft und ihre eigene Perspektive auf das Land zeigen will. Film Nummer 3 heißt Mrs. F. Eine weitere Geschichte vom afrikanischen Kontinent erzählt Mrs. F. von Chris van der Form. In Nigerias größtem Slum, Makoko, möchte Mrs. F. auf einer schwimmenden Bühne mit den Frauen der Community ihr Stück Hear Word aufführen, um ihnen in der von Gewalt geprägten Umgebung eine Stimme zu geben und sie zu ermutigen, sich zu verbünden. Wird es ihr trotz der patriarchalischen Strukturen gelingen? Der vierte Film heißt In My Blood It Runs. Der Film von Maya Neville entführt die Zuschauer nach Australien. Begleitet wird der 10-jährige erlernte Aborigin namens Duyuan, der sich bestens mit traditionellen Heilmethoden auskennt und 3 Sprachen spricht. Fähigkeiten, die im westlich geprägten australischen Bildungssystem nicht gefragt sind. Der rebellierende Duyuan bekommt zunehmend Probleme mit dem Sozialamt und der Polizei. Nummer 5. Maxima. Seit jeher leben Maxima Acuña und ihre Familie auf ihrem eigenen abgelegenen Grundstück im Hochland Perus. Es ist Heimat und Lebensgrundlage zugleich. Doch das Land soll einem milliardenschweren Bergbauprojekt weichen, weil es dort Gold geben soll. Trotz Einschüchterung, Gewalt und strafrechtlicher Verfolgung kämpft Maxima für den Erhalt ihres Landes. Claudia Sparrow begleitet sie dabei. Nummer 6, Youth Unstoppable. Mit 15 Jahren hat Slater Jewel Kempka begonnen, die Weltjugendklimabewegung mit der Kamera zu begleiten. Zu einem Zeitpunkt, als die Politik den jungen Menschen noch nicht zuhörte. Mehr als 10 Jahre später halten Jewel Kempka und Greta Thunberg beim UN-Klimagipfel in Polen Reden. Ein Film über eine Generation, die entschlossen ist, eine Krise, die sie nicht verursacht hat, zu lösen. Radio Silence heißt der nächste Film, Nummer 7. In Mexiko zahlen kritische Journalistinnen schon mal mit dem Tod. Carmen Aristegui spricht dennoch mutig die Wahrheit aus. 2015 deckt sie einen Korruptionsskandal auf, in den Präsident Calderón verwickelt ist. Für die Regierung ist sie eine der gefährlichsten Stimmen Mexikos. Juliana Fanjuls Radio Silence zeichnet das Porträt einer entschlossenen Frau, die sich nicht zum Schweigen bringen lässt. Weiter geht's mit Mike Coy und The Dissidents. Zunächst wurde sie als die Lady Gaga Vietnams gefeiert, auch von der Kommunistischen Partei. Ihr jüngstes Album aber machte Mike Coy zum politischen Flüchtling, weil sie darin Redefreiheit und Demokratie fordert. Joe Piscatella zeichnet die Karriere der Sängerin nach, die trotz Einschüchterungsversuchen immer mutigere Texte schreibt, am Ende jedoch aus ihrem Heimatland fliehen muss. Dann ist da noch der Film Tiny Souls. Geflohen sind auch sie, die 9-jährige Marwa und ihre Familie. Schon seit mehreren Jahren lebt Marwa im weltweit größten syrischen Flüchtlingslager im Libanon und wünscht sich nichts mehr, als wieder nach Hause zurückkehren zu können. Regisseurin Dina Nasa hat die lebhafte und wissbegierige Marwa dort über mehrere Jahre begleitet und ihren Alltag, ihre Hoffnung und Widerstandskraft dokumentiert. Und der letzte Film in diesem Programm, in diesem Human Rights Film Festival in Berlin, heißt Learning to Skateboard in a War Zone, if you're a girl. Das heißt, Skateboard fahren lernen in einer Kriegszone, wenn du ein Mädchen bist. Sie wollen Pilotin, Augenärztin und Lehrerin werden, gewagte Träume für afghanische Mädchen. Doch die jungen Skaterinnen von Kabul, die Carol Diesinger in ihrem Film porträtiert, werden dank des Sports immer selbstbewusster und streben nach einem selbstbestimmten Leben. Die Bilder der Mädchen, die mit Kopftuch waghalsige Tricks in der Halfpipe machen, zeigen Afghanistan in einem anderen Licht. Ein paar Worte für alle, die Filme sehen wollen, können aber nicht nach Berlin reisen oder leben nicht dort. Es gibt einen Online-Stream. Die Filme können ab dem 30. September, das ist schon längst vorbei, um 20 Uhr gestreamt werden. Aber sie gehen noch bis zum 10. Oktober um 21.30 Uhr. Man kann also streamen, um mit der Wiedergabe zu beginnen. Sobald du damit beginnst, hast du 24 Stunden Zeit, um den Film zu sehen. Vorbestellungen sind möglich. Man bekommt einen Online-Pass. Weniger ausgeben, mehr sehen, heißt das da. Hol dir gerne den Online-Pass mit vergünstigtem Streaming-Zugang zu 5 oder 10 Festivalfilmen deiner Wahl. Der Online-Pass für 5 Filme kostet 20 Euro, der Online-Pass für 10 Filme 35 Euro. Jo, das war's für heute, meine Damen und Herren. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen gefallen und ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche, erfolgreich und ich hoffe, Sie werden gesund bleiben. Machen Sie es gut. Wenn Sie die Sendung noch einmal hören wollen, denken Sie daran, im Podcast unter www.niemandsland.contrabanda.org. Agur, jau, adeo, tschüss.